Wenn bei Virus am Anfang geflüstert wird, weiss man mittlerweile, was einem bevorsteht. Ampere, a.k.a. dein persönlicher Starkstromprovider, macht wieder seinen wöchentlichen Rundgang und ladet bereits zum 50. Mal für eine knappe Stunde im Kosmos von der elektronischen Musik. Yep, richtig gehört, SRF Viruses Feinest Elektronika-Podcast feiert in dieser Episode einen kleinen Geburtstag. Natürlich wie gewohnt mit einem gut gefüllten Bag an stromlastigen Klängen von hier und dort zum morgendlichen Pendeln, die nächtliche Autobahnfahrt oder das Zwiebelschneiden am Oben ein kleines Stückchen besser zu machen. Während letzte Woche Underground-Heldinnen und Peak-Time-Maestros aus der Heimat das Mikrofon übernommen haben, kehren wir in dieser Episode zurück zu den Wurzeln. Pünktlich zum offiziellen Sommerabschied kämpfen wir mit herzerwärmendem Tanzbeinmaterial gegen das Grau vom Alltag an. In der nächsten Stunde gibt es brandaktuelles und gut gealtertes zugleich. Die folgende Episode featuret Lo-Fi House, Garage, Drum & Bass und alles zwischendrin für einen erfolgreichen Chill im Lieblingshoodie inklusive wohlig warmem Gefühl in der Magengegend. Alle Tunes gibt es standesgemäß in der wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und die ganze Show auf allen Podcast-Portalen, wo du dich so umtreibst. Jetzt ist aber fertig, bla bla. Wir steppen nämlich straight in die 50. Folge von Ampere mit mir und Benny. Auf SRF Virus. Was vermutlich eine unpopuläre Meinung ist, liebe ich den Herbst. Während man in den letzten Monaten hitzere gehört, wie Fußballbildchen gesammelt hat, freue ich mich bereits auf die kommende Bittersweetness. Passend dazu gibt es einen brandaktuellen Tune aus New York, nämlich Libra V9B vom Lo-Fi House Shooting Star Baltra. Ein Classic House Tune mit gutem Pop-Appeal, der über sein eigenes Label 96 and Forever rausgekommen ist. Während wir mit dem ersten Track von dieser Show direkt in die Schwerelosigkeit gestartet sind, erdigen wir uns mit semi-frischem Stuff aus der Westschweiz. Patient Zero von GoDot hat mir vor knappen 4 Monaten wieder mal vor Augen geführt, dass eine catchige Bassline noch immer das Backbone von einem guten Tune ist. Coming In ist also pure Coolness per Express-Sendung vom Label Le Ski Club aus Geneva City. We'll be right back. aus der Erdumlaufbahn auf den Dancefloor zurück ins Zwischendrin. Wir oszillieren zwischen Skyline und dem Boden der Tatsachen, und zwar mit dem PBR Street Gang Remix von I Fold You, im Original von einer meiner Lieblings-Indie-Bands, nämlich Elder Island. Die US-amerikanische Band erfahrt seit Jahren immer grösser werdenden und meines Erachtens wohlverdienten Hype. Umso mehr hat es mich also gefreut, dass vor kurzem ein Remix-LP von ihrem Album «The Omnitone Collection» rausgekommen ist. Darauf ist die retro-infused Neuinterpretation, die das filigrane Original in Zeitstrudel Richtung Neon City hineinschupft. Vielleicht momentan noch nie ein grosses Thema. Das Genfer Hype-Imprint Le Ski Club hat aber in dieser Folge noch lange nicht ihres Pulver verschossen, denn auch der nächste Tune ist ein verdammter Banger. Label XL von Firmcat setzt wie der Patient Zero Tune von vorher sein Geld auf eine pumpende Bassline, geht aber das mal nicht kompromisslos ins Bein, sondern stampft mit genüsslicher Zurückgelehntheit und sie es verspielte Sins durchs Dickicht vom tropischen Urwald. Wir folgen auf Schritt und Tritt. Ampère. Vibes extraordinaire. Extraordinaire. Westschweiz gleich Bestschweiz. Eine gewohnte Ampere-Hörerin wird das Mantra bereits geläufig sein. Da so viele Köstlichkeiten aus der Romandie auf meinem Tisch landen, bleiben wir also für einen weiteren Track jenseits vom Röstigraben und gedenken mit einem Spiessle in Salzwasserpool im vorbeizogenen Sommer. Die Künstlerin La Colère gehört zu den grössten Talenten aus der heimatlichen Elektronika-Indie-Schnittmenge. Der Track «Au Salé» ist von ihrem letzten Album «Lavar» und schafft eindrücklich den Spagat zwischen Disco-Rhythm, Classic Synthwave Highspeed-Verfolgungsjagd. Gegen Katerstimmung. Während die letzten Tunes bereits mit Disco-Vibes geliebäugelt haben, machen wir jetzt den Deep Dive ins Funky-Territorium. Und zwar mit was ganz Frischem aus der Nordwestschweiz. Alma Negra müssen wir eigentlich niemandem mehr erklären. Seit Jahrzehnten steht die Combo für ekstatische Workouts auf dem Dancefloor. Respekt gibt es von den Grössten in der Szene. So auch von der Festivalliebling Detroit Swindle, wo die neueste EP namens Dakar Disco über ihr Imprint Heist Recordings rausgebracht haben. Auf dem Titeltrack gibt es Trompeten gegen Triebsalblosen und Vibes zum glücklich aus der Wäsche schauen. Wenn das Ding auf Repeat wird, findest du natürlich alles in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. so viele Minuten auf der Überholspur, schalten wir mit den nächsten Tunes mal einen Gang zurück. Nach drei Schweizer Tunes kommt gerade der vierte im Bunde hinten hoch. Und zwar ist es die neueste Single vom Feeling Music Boss Chief namens Cuts. Ein träumerisches, sleazy Hip-Hop-Instrumental, das die Wolkendecke zur Lowrider-Fahrt aufbricht und der perfekte Klangteppich für nichts und alles machen zugleich liefert. Feeling Music ist sowieso eins meiner Lieblingslabels aus der Schweiz, wenn es um pure Zurückgelehntheit geht. Wenn dir also die immer gleichen Lo-Fi-Playlists langsam ausfahren, gibt es dort Unmengen an Qualitätsflex aus Nachbars Studio. Für ein paar weitere Tunes im Tagtraum hängen, doppeln aber kurzerhand das Tempo nach oben mit dem wohl feinsten, was Drum & Bass in den letzten Wochen zu bieten hatte. Und zwar ist es DNB's Coolest Cat Alex Perez mit Lost and Proud von seiner neuesten Mini-LP inklusive der Silky Vocals von Liam Bailey. Weltuntergang und Craziness können dir da gerne mal ein bisschen aufs Gemüt schlagen. Nimm dir also besser mal eine kleine Auszeit, greif zu deinem Favorite Heissgetränk und schau mit diesem Soundtrack auf den Ohren den Tropfen auf der Fensterscheibe zu. Keine Angst, am Schluss kommt alles gut. Say love, say love, say love. Yeah. Leave me where I'm found. I'll be lost and proud. Be where I'm found. I feel lost and proud. Leave me where I'm found. And found, leave me where I'm found. foolishness, only good vibes with me. Shadow boxing with our very own sin. Give thanks and love, it's just good vibes we bring. Bevor wir es für den Rest dieser Show endgültig in die Erdumlaufbahn schaffen, machen wir noch einen kleinen Halt in der Atmosphäre, und zwar mit einem weiteren Hazy Beat fürs professionelle Wegdriften, wieder einmal aus der Schweiz. Der Giorgio Maulini hat vor kurzem eine Sammlung an Studiostoff frei von Labels released. Dort drauf gibt es den Track «Something Happened», der definitiv «Something Happened» lässt, nämlich knappe 3,5 Minuten «Vibes extraordinär» fürs Spammen vom Snooze-Button. Future is Now. So viel steht fest. Vor ein paar Wochen haben wir bereits schon einmal was von der Johannesburg Bern Connection zwischen DJ und der Moonshine Sanelli gespielt. Das Mal gibt es aber mit dem Aramboa Remix vom Track Newtown Chips die volle Dosis Glitzer in Körgang. Während das Original vom DJ im Album Uhuyano träumerisch auf einem gebrochenen Drumteppich tänzelt, fällt der Remix die schwere Geschütze auf und boxt uns mit kraftvoller Perkussion und chirurgisch präziser Production einmal rund um den Globus. Wenn die Schweiz gerade hart represented hat, schwingt das Pendel wieder mal auf die andere Seite. Nicht allzu weit, denn für die nächsten drei Tunes machen wir einen kurzen, aber intensiven Abstecher zu den Ex-Europäern in Spe vom Vereinigten Königreich. Der K-Lone ist einer meiner absoluten Favorite Artists, der seine Karriere auf dem Fundament der englischen Bass-Tradition aufgebaut hat. Jeder Tune von ihm verspielt einen unglaublichen Amount von Personality, immer mit einem Schuss Wohlfühlhormon, wenn sich die Welt mal wieder zu schnell dreht. Gemäss diesen Tugenden tönt auch sein brandaktueller Remix vom Track Painted Wolf im Original vom Landsgenoss O'Flynn runterfahren, aufschauen, weggleiten. We'll be right back. Ich schwöre, die Geburtstagsepisode ist eine von meinen liebsten Ampere-Folgen to date. Die Show hat so unglaublich viel Feuer, wo mir gefährlich noch am Herzen liegt drin. So auch der Tune Perfume von der australischen Produzentin Logic 1000, ihres Zeichen Newcomerin mit dem wohl grössten Sternenschweif hinten dran. UK Funky und alle Formen von britischer Basskultur sind sowieso beste. Somit ist der Track noch mehr ein No-Brainer, als das er schon ist. Soulige Vocals tragen ein Ohr über den kompromisslosen Stampf der Drum Machine. Das habe ich schon länger nicht mehr gesagt, aber das Ding ist massivstens Ampere Certified. versorgen Gunfingers wieder in der Hosentasche, fertig Booty Shake und Kontrollverlust. Wir ziehen nämlich den Fuß für die letzten drei Tunes wieder leicht vom Gaspedal und switchen ein weiteres Mal den Kontinent, wie zum Anfang von dieser Episode zum Big Apple. Der Machine Drum hat während 50 Ampere-Episoden zwar schon ordentlich Airplay gekriegt, wenn es aber bereits jetzt die ersten Singles von seinem neuen Album auf Ninja Tune rauskommen, muss ich dort leider auf den Bandwagon aufspringen. Star zusammen mit dem Monopoly und der Tannerell ist ein Throwback an die alten Dubstep-Tage vom Bass-Virtuos, wo auch im 20 nicht ein Quäntli an Vibe eingebüßt hat. CS-Warenladen und hüpfen ein letztes Mal in dieser Jubiläumsfolge über den Röstigraben, nämlich zum Cedric Streuli, a.k.a. Buvette, seines Zeichen Lieblingssujet vom Westschweizer Feuilleton. Der Track «True Stories» kommt von seinem vierten und massivsten skypten Album «Forever» und steht mit seinem Space-Age-Lo-Fi-Vibe stellvertretend für den genialen Langspieler, der so ziemlich alles zwischen Pop, Elektro, Breakbeats und Ambient tangiert. Während der Buvette längst vergessene Pool-Stories für den Herbst aufwärmt, ziehen wir uns schon einmal warm an und vergießen einen Sip für die heissen Monate. The marketplace was crowded on a Saturday morning. People travel from far away for a bargain. Few boys and girls in the crowd They have shiny little stars dancing in their eyes. Leider ist ein Geburtstag auch nur ein Tag wie jeder andere. Somit ist leider die 50. Folge von «Deinem Reiseleiter durch die Weite von der elektronischen Musik» bald reif für die Geschichtsbücher. Nicht aber ohne ein letztes Zückerli für den Heimweg. Während einiges in dieser Show super knapp am Popbegriff vorbeigeschlittert ist, gehen wir mit dem letzten Tune von dieser Show «All In», der 1-800-Girls-Remix vom Track «I Want It», im Original von Tim Irie, ist nicht nur ein bisschen cheesy, sondern eine ganze verdammte Raclette-Session. Das Ding ist auf einem meiner Favorite-Labels von yesteryear rausgekommen, nämlich auf Kitsune, im Label von dem einen Hypebeast-Kleider-Brand. Weisst du noch? Blockparty, Yell, Digitalism und so? Yep. Harder Throwback. Alright, bevor wir also kopfüber wieder in den Alltag stürzen, verabschiede ich mich von dieser Geburtstagsepisode von Ampere. Falls du etwas verpasst hast, findest du natürlich alle Tunes aus dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und die ganze Show wie immer zum Nachhören auf allen Podcast-Portalen. Big ups sind dabei gewesen. Wir hören uns in 7 Tagen wieder, natürlich bei deinem liebsten Stromstoß, mit mir und Benny, hier bei Ampere, auf SRF Virus.